Ja. Am Anfang von Ginger. Ja, ja, sie nennt sich behindert. Ja, jetzt geht's los. Cristo Santo! Restauranto! Merde! Cristo Santo! Komm mal hier. Oh, hey. Ginger 8, Interpret, Interchange. Ginger 8 war ein Interpret, in your face. In Strumpfhosen am Rumposen funktionieren. Beavis-Krautzone.de. Bin der, der die Rede hält, wenn die Sache fast verloren ist. Und man feiert mich, man feiert die Unabhängigkeit. Independence Day, implemente Themes, es ist entertain. Im Fenster stehen und die Welt untergehen sehen. Vermutlich aus der Krautzone, hier entlang im Viergang-Window. Ein Kind doof, Intro, Impro, 246 im Rätselheft, Cabrio, Range Rover, Game Over, Szene-Treff. Sie hat Sackträte an, steht in Lack und Leder am Band mit Trooper Harley und Feuerzeug, Haarspray auf der Party, Blue Curaçao Saft und die Hobas haben die Safari, ist Sparkley. Dio Santo. Ja, und die Hanfplantagen in der Mission aus Far Cry. Ja, du warst dabei. Und Sophie ist Geschichte. Doch ich trage die Gewichte im Schritt immer lebenslang. Es ist Fitness und ein Spiegelbild des Dorian. Während andere Hackficken, lass ich die Fangfrischen abblitzen. Hab im Kühlschrank Lackritzen, lange Gesichter an Tischen, die sich ablichten. Sieben Läden, sie leben mit Fangstricken. Sie verstehen, was sie anrichten, lassen sich bändigen mit Bensäftigen. Es ist eh ein Urumlaut, gebe die Crowdzone und zähle den Countdown in den Staub. Honey, lass uns bloß nicht über den Winter reden. Silvester bei dir, wo verlegen, der Sommer ist auch lächerlich, ähnlich bis jetzt. Aber hey, mein Schwanz ist fett, einem 10 von 10 Baby X, Bizeps, Trizeps, überlegen. Haltung, lass mich im Spiegel gut aussehen, fix. Während sie bläst, das wird ihr Leben daraus bestehen oder abhängen. Benutze ihr Gesicht, sie ist kurz und kurzsichtig. Und ich betitel meinen Dick mit fortschrittlich Jugendfurcht. Ich nenn meinen Gutwurf Kurort. Sie erforscht in dort Schulstoff. Explosivköder bereit. Attento. Ristorante! Ristorante! Kaffee in der Grauzone! Adio Santo! Dov'è? Pronto, muori! Corri! Oh! Hey. Und sie erforschten dort Schulstoff, den das Bildungssystem unter Turok durchboxt. Bis wann und warum, das weiß nur Gott allein. Doch ich hab dabei 6 Wochen frei. Lotterie, Lotterei, sommerfrei. Komme gleich an Bochwerkteich und habe Tonnen weiß. Noch mehr Eis, Styles, tausende Rhymes auf dem Feld der Steine, Elementarteilchen. Mein Tag ist ein Wahrzeichen. Ich war dreist, jedoch das Symbol der Menschheit. Wenn ich Zeile schreit zum Zeitvertreib und die Timeline meint kein Schweinefleisch, die kleine Wein, schwarze Steine bleich. Ginger Ale Interpret. Freckled Skin, kreideweiß, sie kratzt und beißt. Mit ner Verrückten im Bett, lesbischer Sex. Ich zerstückel dein Ego mit dreckigem Besteck. Haben zusammengesessen, wurden desinfektiert mit Wodka und Crepe. Einen Skalpell aus Meteorit, ein Skelett und ich verliere gerne Socken, ey. Ich verliere eine 4 auf diese Selfmade-Zigaretten. Calma, con calma. Cash und Liebescheats. Ich habe niedere Ziele auf den ersten Blick, doch es ist fertig. Hat man gelernt, wie man Dinge beerdigt. Dieses Spiel ist gefährlich, doch Gingers sind alles und vor allem ehrlich. Und genau richtig, wenn du ein Perverser bist, dann merkte ich, wenn man sich nicht Herr seiner Sinne ist. Von der erbischen Straße zum Erbesgericht verzerrte es mich ärgerlich, mehr auch nicht wert zum, na, die Terrine, wie lang? 5 Minuten sind dicht wie U-Boote und haben Pfanne wie Fluglotse, fahren zu große Schuhsohlen, doch die Jungs hier verdienten zu Brote wie Gladiatoren mit Zustoßenen. Kennst du nicht das Schlüssel- und Schlossprinzip? Ein Schlüssel, der jedes Schloss öffnet. Das ist ein Masterkey. Aber ein Schloss, das von jedem Schlüssel geöffnet wird. Scheiße, Mann, das ist ein billiges Schloss. Ja.